Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 29. Februar 1788. Gestern erhielt ich endlich zugleich mit deinem letzten Briefe den Januar des Merkur. Es tat mir sehr wohl, nach so langem Fasten einmal wieder eine Arbeit von dir zu lesen, die deiner wert ist. Die Behandlung des Gegenstandes im Ganzen hat meinen völligen Beifall. Der Gesichtspunkt ist ganz nach dem Ideale gewählt, wie ich mir den Geschichtsschreiber denke. Er schwebt über dem Schauplatz der Begebenheiten als ein Wesen höherer Art. Der verborgenste Menschenwert entgeht ihm nicht, aber jede außerordentliche Handlung staunt er nicht wie der Pöbel als übermenschliche Größe an. Das Gemälde, welches du von dem Zusammenhange der Begebenheiten entwirfst, hat, deucht mich, alle Erfordernisse der lebhaften Darstellung und der befriedigenden Vollständigkeit. Bloß in Ansehung des Stils ließe sich noch über einige Stellen sprechen. Wieder den Wohlklang deiner Perioden und die kraftvolle Sprache habe ich gewiss nichts einzuwenden, aber hier und da habe ich zu viel Schmuck gefunden. Was hindert dich, immer mit so viel einfacher Würde zu schreiben, als zum Beispiel im ersten Absatze? Ich weiß, dass der bildliche Ausdruck oft Bedürfnis ist, wo es keinen eigentlichen gibt, der die nämliche Idee mit gleicher Kürze und Lebhaftigkeit aussagt. Aber zuweilen war er doch entbehrlich, und alsdann, glaub ich, wird er zum Fehler für den Historiker. Er stört den Eindruck des Ganzen, heftet die Aufmerksamkeit auf Nebenideen, schwächt die Wirkung eines notwendigen oder wirklich verstärkenden Bildes. Kurz, ein zu blendendes Kolorit in allen Teilen des Gemäldes schadet der Haltung. Freilich gebe ich dir zu, dass du von dieser Seite in der Einleitung mehr Freiheit hast als in der Ausführung der Geschichte selbst. Die Übersicht eines solchen Ganzen muss in einem dichterischen Kopfe eine Begeisterung erzeugen, die an das Lyrische grenzt. Und wenn deine ganze Einleitung eine Art von historischer Ode wäre, so würde dadurch die Simplizität in der Bearbeitung der Geschichte selbst nur noch mehr gehoben werden. Auch glaube ich, dass du in der Geschichte so viel als möglich vermeiden wirst, dich selbst als Schriftsteller durchschimmern zu lassen. Je mehr man dich über deinem Werke vergisst, desto vollkommener ist dein Kunstwerk. Ich muss heute schließen und kann auch an Charlotte nicht schreiben, wie ich erst wollte. Empfiehl mich ihr bestens. Von Hubers Abreise wissen wir noch nichts Bestimmtes. Dass du den Geisterseher fortsetzest, freut mich. Machen denn die Niederlande keinen Teil der Verschwörungsgeschichten aus? Fast scheint es so aus Wielands Note. Übrigens gratuliere ich zu Kants Nachbarschaft. Lebe wohl, alles grüßt dich nächstens mehr. K.